Das erste Lied heißt Gott ist für uns. Besiegen. Gott ist auf unserer Seite. Wer kann uns widerstehen? Er hat alles für uns hingegeben. Wir sind erlöst und reich beschenkt. Gott ist für uns. Gott ist für uns. Wer kann uns besiegen? Gott ist auf unserer Seite. Wer kann uns widerstehen? Er hat alles. Gegeben.